Fragen und Antworten. Was soll man machen, wenn man in einem Unternehmen steckt, dessen Systeme so stark auf kurzfristige Ergebnisse, internen Wettbewerb, die Hierarchie und Zahlen fokussiert sind, dass eine Kultur entstanden ist, die sich selbst auffrisst? Welche realistischen Möglichkeiten hat man in so einer Situation? Falls das Unternehmen an die Wettbewerbskräfte des Marktes gebunden ist, können Sie Ihre Freiheit zu wählen nutzen und sich als Trimruder einen größeren Einflussbereich verschaffen. Falls es nicht an die Wettbewerbskräfte des Marktes gebunden ist, können Sie auf die griechische Philosophie von Ethos, Pathos und Logos zurückgreifen, bis andere erkennen, dass Ihren Zwecken besser gedient sein wird, wenn Sie Ihre Vorschläge annehmen. Wenn Sie aber kontinuierlich so an Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung gearbeitet haben, dass Ihre Sicherheit in Ihrer Fähigkeit und Ihrem Vermögen liegt, Lösungen für Probleme zu produzieren und menschliche Bedürfnisse zu erfüllen, werden sich Ihnen unendlich viele Chancen bieten, andere Dinge zu machen. Dann können Sie genau das tun, sich dafür entscheiden, woanders hinzugehen und dort jene anderen Dinge zu machen. Was ist, neben der Ingangsetzung des Prozesses der gemeinsamen strategischen Visionsentwicklung, die wichtigste Aktivität aller Management- und Führungsteams? Ich würde sagen, die Rekrutierung, Auswahl und Positionierung der Leute. Um mit Jim Collins zu sprechen, dafür zu sorgen, dass man die richtigen Leute auf den richtigen Sitzen im richtigen Bus hat. Meiner Ansicht nach sind die Personalrekrutierung, Auswahl und Positionierung sogar wichtiger als Training und Entwicklung. In einer Wirtschaft, die sich schnell bewegt, brauchen die meisten Unternehmen aber so schnell Leute und die Probleme sind so dringend, dass sie bei ihren Einstellungspraktiken Krisenmanagement betreiben. Getreu dem Umstand, dass wir das, was wir uns am meisten wünschen, besonders leicht glauben. Später müssen die Unternehmen dann oft mit wirklichen Katastrophen fertig werden. Deshalb muss man bei den Einstellungen strategisch vorgehen. Vorher sorgfältig über die Kriterien nachdenken, sie gut kommunizieren und sich den Werdegang verschiedener Leute genau ansehen. Man muss sich die Mühe machen, eine echte Beziehung zu den möglichen Kandidaten aufzubauen, bis sie authentisch und transparent sind und genug Zeit haben, sich darüber klar zu werden, ob ihre eigene Vision, ihre Werte und ihre innere Stimme mit den strategischen Kriterien bei ihrer zukünftigen Arbeit harmonieren. Danach ist dann die Umsetzung der Schlüsselfaktor. Welche Frage sollte man den Leuten bei Bewerbungsgesprächen unbedingt stellen? Meiner Erfahrung nach lautet die beste Frage, wenn Sie bei Ihren frühesten Erinnerungen anfangen, was haben Sie wirklich gern und auch gut gemacht? Gehen Sie dann die Grundschule durch, das Gymnasium, die Universität und die bisherigen beruflichen Stationen, bis Sie allmählich sehen, wo die wirklichen Talente und Stärken der Leute liegen, wo Ihre wahre innere Stimme ist. Sie werden außerdem Muster der Abhängigkeit, der Unabhängigkeit oder der Interdependenz erkennen und ein Muster bei der Arbeit mit Dingen, Menschen oder auch Ideen. Und Sie müssen bereit sein, die Leute über die aus der Strategie abgeleiteten Kriterien für die Rollen, die sie übernehmen sollen, zu informieren. Was passiert, wenn Kodependenz, Passivität und Willfährigkeit belohnt wird? Sie wird immer nur vorübergehend belohnt werden, denn langfristig wird der Markt das nicht zulassen. Auf lange Sicht kann sie keinen Erfolg haben, da es passiven, kodependenten Menschen an Kreativität, Findigkeit und Weitblick fehlt und sie den Kunden daher nicht gut genug dienen können. Wenn im Markt Transparenz herrscht und man gutes Feedback aus ihm bekommt, können auf Dauer weder kodependente Menschen noch kodependente Kulturen überleben. In der globalen Wirtschaft von heute braucht man schlanke, befähigte, bewegliche, kreative, innovative Kulturen. Vor allem, wenn die Konkurrenz global, nicht nur lokal aufgestellt ist. Was ist mit dem ganzen Prozess des Teamaufbaus? Teams aufbauen ist fundamental, besonders die Entwicklung sich untereinander ergänzender Teams, wodurch die Stärken anderer die Stärken der Leute produktiv und ihre Schwächen irrelevant gemacht werden und die vereinende Kraft eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Wertesystem ist. Um den Teamaufbau zu verstärken, ist allerdings viel Ausrichtung bei den Systemen und Strukturen erforderlich. Wenn man zu einer Blume sagt, sie solle wachsen, aber eine andere gießt, wird die erste nicht wachsen. Wenn man sagt, wir wollen als Team arbeiten, dann aber unabhängig und autoritär denkt und zahlreiche einseitige, willkürliche Entscheidungen trifft, wird kein wirkliches Team entstehen. Der Aufbau von Teams ist eine enorm wichtige und wünschenswerte Aktivität, sofern er durch entsprechende Prinzipien in den Strukturen, Systemen und Prozessen des Unternehmens unterstützt wird. Andernfalls aber wird er immer nur ein bloßes Schlagwort und eine Nebensache bleiben. Wie bekommt man eine vereinte, zusammenhängende Kultur, wenn es im Unternehmen insgesamt viele verschiedene Visionen und Ziele gibt? Indem man bei den Leuten Schmerzen hervorruft. Solange sie nämlich zufrieden und glücklich sind, werden sie nicht viel tun. Nun können sie aber natürlich nicht warten, bis der Markt ihnen Schmerzen zufügt. Also müssen sie auf andere Weise dafür sorgen, dass es geschieht. Ein gutes Mittel dazu ist ein Balanced Scoreboard, vor allem wenn die Leute ihm gegenüber verantwortlich sind und die Belohnungen auf ihm basieren.